Sonett 24 aus die Sonette an Eert von Anton Wildgans. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sonett 24. Denn nichts ist außer mir, des ich begehrte. In nichts auf Erden bin ich so verliebt, wie in die Glut, die meine Seele stiebt, mit der zu schmieden mich Gott selbst belehrte. Drum gab er mir auch ein Gewand aus Härte, wie er den Früchten starke Schalen gibt, dass nichts in sie gerate, ungesiebt, eh ihre Süßigkeit zu Ende gärte. Doch manchmal freilich lässt er einen Sturm aus seiner Faust, der kommt dahergerast und schlägt die Früchte unreif ab vom Ast, und andernmals befiehlt er einem Wurm, denn er allein ist Herr in seinem Garten. Wir andern müssen wachen, beten, warten. Ende von Sonett 24.